den 60s war Future gebunden an fertige Beschreibungen wie Space Age, Unterwasserwelt, Nuklearenergie. Mittlerweile weiß man, dass Zukunft konstruiert ist, dass sie ständig neu produziert wird. The future is now. Mit Abstand besehen ist Zukunft im Werden, entfaltet sich, ist kein Ort, ein dynamisches Prinzip des Zufalls, das sich allein durch den magischen Akt des Futur 2 auf seinen Benutzer überträgt. Aus der gottgleichen Perspektive des Es wird gewesen sein, ist es möglich, Wirklichkeitssinn für große Entwürfe wie kleine Entscheidungen zu entwickeln. Die zweite Version nimmt die Zukunft voraus, beispielsweise im Rückblick auf Techno. Wenn genug Leute so tun, als sei es jetzt 2023, dann ist es auch 2023. Eine Art futuristischer Aktionismus, der sich über den Konstruktivismus des Kommenden klar ist. Daher das geringe Interesse für das, was noch nicht fertig ist, wie das Internet, das auf Ahnungen und Planungen basiert, wenig erhaben ist und im Prinzip überhaupt nicht zum Wiedererkennen des Künftigen taucht. Viele haben heutzutage Blade Runner-Erfahrungen, die Pudding-Welt von Ecstasy und Maschinenzeit des 303, die Simultanität des Strobo-Gewitters, eröffnen den synthetischen Raum des reinen Momentes als die Auflösung der linearen Zeit. Es ist das Gegenteil vom Traum, Konzept, Idee und Plan. Es ist eine Kult der reinen Intensität, Jetzt-Zeit.